Wir Bananenfresser, Rabenzwicker, wir raus aus unserem Land. Der Hass besteht aus 3x K, habt ihr es doch nicht erkannt. Im Bus soll zur Hölle fahren, wir gründen den deutschen Ku Klux Klan. Im Bus soll zur Hölle fahren, wir gründen den deutschen Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Wer weiß ist, hat ein Recht, in Friede Glück zu leben. Daher geht's dem Bimbo doppelt schlecht, daher muss der Nigger gehen. Bimbo soll zur Hölle fahren, wir bringen den deutschen Ku Klux Klan. Bimbo soll zur Hölle fahren, wir bringen den deutschen Ku Klux Klan. Nigger, raus aus unserem Land. Sag mal, Mutti, hast du schon mein Kostüm gewaschen?